D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Anna, bist du eigentlich so ein Fauli, der sich gerne alles so organisieren lässt? Ja, oder bist du, ach, ich sitze schon mal ganz gerne auf dem Sofa und lass mir was bringen. Ja, warum möchtest du? Nicht. Würdest du? Ich persönlich nicht, aber es gibt jetzt immer mehr Angebote, die zum Beispiel heißen James Bitte oder Magic oder auch Go Butler. Das sind so eine Art, naja, Concierge-Dienste im Netz, ne? So dein eigener persönlicher Butler, den du aktivieren kannst und der dir eigentlich alles organisiert. Finde ich ganz schick, würde ich machen. Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie der Butler auch so aussieht, um mal ganz fies zu sein. Es geht nicht ums Treffen, es geht darum, dass er dich bedient, Anna, tut mir leid. Martina Schulte hat es für uns ausprobiert, sie hat Go Butler ausprobiert. Was genau ist denn das für ein Laden, Martina? Also Go Butler ist der Marktführer in Deutschland und der wird gerade total gehypt, denn der Dienst hat so eine Art Blitzkarriere hingelegt, vor 4 Monaten erst gestartet, haben die jetzt schon so einiges, worauf viele deutsche Startups wahrscheinlich sehr neidvoll schauen, und zwar 50.000 Kunden in 13 Ländern, 60 Mitarbeiter, 15 davon in New York. Das Blog Gründerszene berichtet, dass dieses junge Berliner Unternehmen jetzt schon auf 370 vermittelte Bestellungen am Tag kommt. Und der Grund, dass es bei denen so abgeht, das liegt, glaube ich, daran, dass die Gründer echte Profis sind, die Gründer des Unternehmens, das in der Legende nach in einer Berliner WG natürlich aus der Taufe gehoben wurde. Die haben vorher alle bei Rocket Internet gearbeitet, dieser Start-up-Schmiede der Samba-Brüder. Die drei Jungs, die immer die Geschäftsideen in den USA finden und dann bei uns nachmachen. Genau. Und damit dann ganz viel Geld verdienen. Genau, da haben die gearbeitet und Go Butler ist eben auch ein Klon, und zwar von Magic. Das ist ein amerikanischer Concierge-Service. Und diese drei Gründer von Go Butler, die waren außerdem auch noch so clever, dass sie Joko Winterscheid verpflichtet haben als Testimonial und haben ihn auch gleich in die Geschäftsführung geholt und er hat auch noch investiert in das Geschäft. Das heißt, super Laden. Und um den jetzt mal zu testen, habe ich gestern mal mir eine ganz gemeine Aufgabe ausgedacht. Und zwar passend zu den Themen von Schaum oder Hase heute Morgen habe ich bestellt einen griechischen Salat, griechischen Wein und Anti-Schweiß-Fußmittel. Für die Schweißfüße, über die wir nachher noch reden. Sehr gute Idee. Und das Ganze für 8.30 Uhr. Das heißt, wenn es geklappt hat, dann kommt unser Ablaufredakteur Nico gleich damit durch die Tür. Okay, er ist noch nicht da. Um die Wartezeit zu verkürzen, wie funktioniert denn das? Ist das per App oder wie macht man das Ganze? Also du musst dich auf der Webseite von Go Butler registrieren mit einer Mail. Dann bekommst du einen Code zugeschickt, den du dann per SMS zurückschicken musst. Und schon meldet sich dein persönlicher Butler bei dir per SMS. Mein Butler war übrigens eine Butlerin namens Lara. Und ich kann sagen, die hat sich echt absolut ins Zeug gelegt, meine doch etwas seltsame Bitte irgendwie zu erfüllen. Also ihr habt euch SMS geschrieben, du hast gesagt, hallo Lara, ich hätte gerne den griechischen Wein zum Beispiel. Und das. Und die einfach nur, kein Problem, ich schick das. Also auch keine Nachfrage so, hä, was soll denn der Quatsch? Auch nicht, wie groß soll der Salat sein, welches Dressing, welchen Wein? Und sie hat erstmal angefangen zu recherchieren. Dann hat sie halt gesagt, okay, der Salat würde halt 6,50 Euro kosten, braucht aber einen Mindestbestellwert von 1,50 Euro. Dann hat sie den Wein gefunden und auch das Fußpflegemittel, das Fußschweißmittel, und sie hat das wirklich alles minutiös recherchiert, hat dann nochmal nachgefragt, sag mal, ist das wirklich alles ernst gemeint? Ich so, ja, ich will doch eine liebe Kollegin überraschen und so. Und sie so, okay, dann machen wir das. Also die war auch so ganz nett. Und das hat dich auch nicht genervt, die ganze Zeit mit der zu schreiben dann oder so? Nur gar nicht. Okay. Das war immer so nebenbei eigentlich. Und was hat dich das gekostet jetzt? Das ist halt das Irre, dieser Dienst, der ist kostenlos. Das heißt, du trägst nur die tatsächlich anfallenden Kosten. In unserem Fall zum Beispiel den Kurier und eben diese drei bestellten Sachen hätten wir natürlich auch zahlen müssen. Das wären halt so ungefähr 40 Euro gewesen. Die versprechen, also wenn du zum Beispiel jetzt einen Flug oder eine Bahnfahrt bei denen buchst, zahlst du auch den gleichen Preis, den du zahlen würdest, wenn du das alles selber buchst. Das stinkt verdächtig. Wovon sollen die denn sonst leben, wenn das alles hier nicht mehr kostet, als wenn ich selber mache? Die machen halt ihren Umsatz mit Affiliate-Marketing. Das ist so ein Provisionsmodell, was man viel aus dem Netz kennt. Gründerszene erklärt das so, also solche Affiliate-Provisionen können bei Internetunternehmen wie Zalando oder Expedia zwischen 8% und 10% einbringen, halt dann eben jetzt für Go Butler. Und es ist wirklich ein einträgliches Geschäft, schreibt Gründerszene, wenn man bei hohen Auftragssummen auch eben davon ausgeht, dass ein Mitarbeiter im Schnitt etwa 20 Aufträge pro Stunde bearbeitet. Und da hat mir Lara dann schon ein bisschen leid getan, also weil wir haben echt viel getippt, wenn ich überlege, oh Gott, 20 Mal muss sie das irgendwie machen. Und der Anteil von solchen Anfragen, die keinerlei Geld einbringen, die soll angeblich unter 10% liegen. Okay, also das große Geld machen die mit, wenn ich irgendwelche Schuhe haben will oder genau, so. Genau. Ja? Die holen die dann von Zalando und dafür zahlt Zalando den Geld. Genau. Okay. So, und unsere Bestellung hier, griechischer Wein, ist Nico. Ja, Nico kommt nicht. Ist ja. Also, nee, ich gucke in entsetzte Augen hinter der Regiescheibe, es ist nichts angekommen. Nee. Ist enttäuschend jetzt aber. Tja, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Und woran lag's, kann ich dir sagen, die hätten uns das alles wirklich liefern können. Wir hätten halt wirklich nur Kurier und die drei Dinger zahlen müssen. Lara hat sich reingehängt, aber es ist im Endeffekt daran gescheitert, dass sie für 8.30 Uhr keinen Kurier gefunden hat. Also für 8.30 Uhr nicht? Ja, selbst ein Kaffee wäre nicht drin gewesen. Ab wann hätten sie denn liefern können? 11 Uhr wäre okay gewesen. Ja, ja. Genau. Ach, also fand ich jetzt auch ein bisschen schwach. Also für die Rocket-Super-Klon von Go Gründer. Butler. Ja. Aber Lara kriegt von mir 10 von 10 Punkten. Weil sie sich so viel Mühe gegeben ja, hat? Ja, und die war auch total nett. Vielleicht hast du jetzt neue Freunde gefunden. Ja, Go Butler. Genau. Das kann ja sein. Go Butler, Martina Schulte hat es getestet. Ein Concierge-Service aus dem Netz. Könnt ihr ja auch mal testen. Vielleicht liefern die euch ja was früher. Vielleicht lag es an uns. Vielleicht lag es an der Lieferadresse. Man weiß es ja nicht so genau. Auf jeden Fall hat es gleich nicht ganz so geklappt, wie wir es uns ausgedacht haben. Aber immerhin. Sie sind nett und sie geben sich Mühe. Und vielleicht wächst das ja noch. Und dann wird es auch noch pünktlicher geliefert. Noch früher. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?